Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 10. April 1800. Die jetzigen schönen Tage werden hoffentlich deine gänzliche Wiederherstellung sehr beschleunigen. Lass dich nur nicht durch Arbeiten abhalten, die freie Luft so viel als möglich zu genießen. Was du jetzt versäumst, wirst du nachher sehr schnell wieder einholen. Übrigens wäre es fast ein Wunder gewesen, wenn die harte Krankheit deiner Frau und der strenge anhaltende Winter zusammen deine Gesundheit nicht heftig angegriffen hätten. Meine Bemerkungen über den Wallenstein scheinen kein Glück bei dir gemacht zu haben. Indessen reut mich ihre Mitteilung doch nicht. Es hat mir selbst viel Genuss gegeben, mich auf eine solche Art in dies Werk hineinzudenken. Freilich ist es unmöglich, bloß müßig zu empfangen, wenn man den Blick lange auf ein Kunstwerk heftet, und man kann alsdann leicht verleitet werden, auch zur Ungebühr daran rücken und künsteln zu wollen. Nur kann ich mich nicht überzeugen, dass unsere Begriffe von Poesie und von tragischer Poesie insbesondere einander so ganz entgegengesetzt sein sollten. Das war doch sonst nicht der Fall. Über Böttigers Schwatzhaftigkeit darfst du nicht böse sein, mit Anekdoten solcher Art seine Briefe zu bereichern, kann sich der arme Sünder unmöglich versagen. Auch soll er mir nichts verderben. Die Geschichte von Maria Stuart ist mir sehr wenig im Gedächtnisse, und ich werde mich jetzt hüten, etwas darüber zu lesen. Du schreibst nichts über den Macbeth. Wenn er fertig ist, lass mich doch das Manuskript sehen. Hoffentlich bleibst du auch den Sommer in Weimar, wenn du nicht eine Reise unternimmst, was dir vielleicht sehr wohltätig wäre. Goethe soll ein artiges Landhaus haben, das er gewiss sehr gut einrichten wird. Von seiner poetischen Tätigkeit hört man jetzt nichts. In den Propyläen habe ich viel Freude an der Geschichte der Kunstsammlung gehabt. Ich erkannte ganz die Behandlung von Wilhelm Meister wieder. Bei mir ist alles wohl und freut sich der Wärme. Dein Körner.